Kapitel 10. In diesem Sommer mache ich ein Lagerfeuer. Auf das Lagerfeuer hatten sich alle schon seit Tagen gefreut. Adam jetzt nicht unbedingt, war es für ihn einfach eine Camp-Aktivität wie jede andere, aber die Kinder und die anderen Coaches redeten kaum über etwas anderes. Aber auch Adam musste zugeben, dass sie sich dafür einen perfekten Abend ausgesucht hatten. Es war nicht zu heiß, aber auch nicht zu frisch, der Himmel war wolkenleer und würde später wahrscheinlich freie Sicht auf die Sterne geben. Die Kinder vertrödelten ihren Nachmittag auf dem weitläufigen Lagergelände, während Adam und Thorsten Bänke, Stühle und Tische auf der Freifläche verteilten, Vincent und Lia das Essen für den Abend vorbereiteten und Milan sich schon mal an den Grill machte. Schließlich saßen sie alle zusammen um das wärmende Feuer, aßen Würstchen, Brot und Nudelsalat und freuten sich schon auf Stockbrot und Marshmallows zum Nachtisch. Als Adam gerade das letzte bisschen auf seinem Teller zusammenkratzte, blickte er auf und sah, wie Eileen bedächtig und mit einem nervösen Gesichtsausdruck zur Runde zurückgelaufen kam. Wann war sie denn weggegangen? Und nicht etwa aus der Richtung des Vereinshauses oder ihrer Hütte, sondern aus der Richtung des Waldes. Adam beobachtete skeptisch, wie sie sich zerknirscht einige Kleinigkeiten auf einen Teller häufte und sich dann auf einem Baumstumpf niederließ, der zwar in der Nähe der Feuerstelle war, aber weit genug weg von der Gruppe, dass sie sich mit niemandem unterhalten musste. Niedergeschlagen knabberte sie an einer Scheibe Toast. Adam dachte an die Unterhaltung, die er noch vor ein paar Tagen zum Thema Eileen mit Vincent geführt hatte und witterte seine Chance. Beiläufig, als würde er auf ein scheues Reh zulaufen, ging er zu Eileen und ließ sich neben sie auf einen Stuhl fallen. »Hey Spatz, alles in Ordnung?« murmelte er. Wenn jetzt nichts war, wollte er ja keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, nicht dass die anderen Coaches mit ihren geschulten Ohren noch auf irgendwelche Ideen kamen. Ertappt sah Eileen auf. »Ja, warum fragst du?« Adam grinste schwach. »Weil du aussiehst, als ob du einen Geist gesehen hättest.« »Ach so. Nee, ehrlich, Papa.« Sie hielt inne, blickte auf und beobachtete, wie nun auch David aus der gleichen Richtung geschlurft kam wie sie vor wenigen Augenblicken. Ihr Gesicht erstarrte und Adam witterte seine Antwort. »War irgendwas mit David?« erzürnte er sich. »Nein«, platzte Eileen so schnell und dringend hervor, dass Adam sich regelrecht erschreckte. Denn wenn der irgendwas gemacht hat, was du nicht wolltest, redete sich Adam prompt in Rage und ballte seine Fäuste in seinem Schoß. Mensch, es juckte ihm aber auch in den Fingern. Nein, ehrlich, beschwichtigte Eileen schnell und fügte dann genuschelt hinzu. Er hat gar nichts gemacht. Adam war immer noch auf 180, würde am liebsten aufspringen und eine Szene machen. Aber Eileen saß so geknickt neben ihm, dass es ihm sofort leid tat. Magst du drüber reden? Versuchte er so sanft wie möglich. Er fing ihre stechend grünen Augen auf und sah darin wieder diese Vorsicht, die leise Verachtung, die Enttäuschung. Aber er meinte auch so etwas wie Hoffnung in ihrem Gesicht lesen zu können, den Drang, sich einem lieben Menschen anzuvertrauen. David hat mir vorhin einen Zettel zugesteckt, dass ich ihn hinten im Wald an unserem Platz treffen soll, wenn der Rest gerade beim Essen ist, erklärte sie kleinlaut. Er meinte, weil uns dann niemand sehen würde. Adam ahnte Schlimmes. Ja, knurrte er schon fast. Ich bin dann hin und naja, David hat gefragt, ob wir uns küssen sollen. Adam verzog säuerlich das Gesicht. Ich habe aber Nein gesagt, beeilte sich Eileen zu sagen. Und dann hat er das auch nicht gemacht, aber es ist trotzdem komisch. Adam wusste nicht, wohin mit sich. Einerseits war er über alle Maßen froh, dass Eileen über so etwas Privates mit ihm sprach und sich ihm anvertraute. Allerdings hätte Adam gut und gerne noch mindestens 10 Jahre warten können, bis sie sich über dieses Thema austauschten. »Findest du das nicht seltsam?« fragte sie traurig. »Was, dass er nichts gegen deinen Willen gemacht hat? Das sollte er besser. Wenn irgendein Typ jemals...« »Nein, das meinte ich nicht, Papa«, lachte Eileen nun und Adam räusperte sich. »Ich meinte, dass ich nicht wollte.« Den letzten Teil sagte sie so leise, dass Adam sie kaum hörte. »Weil so, ich mag ihn ja, voll. Aber halt irgendwie nicht so. Oder noch nicht. Keine Ahnung.« »Das ist vollkommen okay, mehr als okay«, stammelte Adam. »Wegen mir kann das so bleiben.« Eileen schüttelte lächelnd den Kopf. »Wirklich«, fuhr Adam sanfter fort. »In deinem Leben wird es noch so viele Jungs geben. Oder Mädchen. Oder sonst wer. Da ist es doch gut, dir Zeit zu lassen, um auf den richtigen, die richtige, also zu warten.« Er kratzte sich verlegen im Nacken. »Mann, er war echt furchtbar schlecht bei sowas.« Immerhin heiterte sein Gehaspele Eileen ordentlich auf. »Ehrlich, du bist noch so jung. Es ist völlig normal, seine eigenen Gefühle erstmal kennenzulernen«, oder so. Also sagst du, wenn ich erwachsen bin, dann wird das besser? Dann weiß ich immer genau, wenn ich jemanden mag? Unfreiwillig hob Adam seinen Blick und schaute rüber zum Lagerfeuer. Zu Vincent, der gerade lauthals über einen Scherz von Alex lachte. Adam hob einen Mundwinkel. Ja, irgendwie schon. Es ist dann immer noch nicht einfach, aber definitiv einfach, her. Eileen nickte und schob eine Weile stumm ein Stückchen Bratwurst auf ihrem Teller hin und her. Du, Papa? Hm? Wie war das damals mit dir und Mama? War das einfach? Adam dachte darüber nach. Ja und nein. Tolle Antwort, Papa, echt, als wäre ich dabei gewesen, frotzelte Eileen sarkastisch. Adam lachte. Es war einfach, weil wir uns beide direkt von Anfang an gut fanden und uns zumindest da unsere Gefühle nicht im Weg standen. Es waren eher andere Einflüsse, die es dann schwer gemacht haben. Opa und Oma, machte Eileen. Es war ein offenes Geheimnis, dass sich die beiden Familienfronten nicht wirklich ausstehen konnten. Klar versuchten alle Beteiligten zum Wohl der Mädchen sich einigermaßen zu benehmen. Familienzusammenführungen waren aber dennoch schwierig. Auch, erwiderte Adam locker. Es gab damals viele Gründe. Aber als ihr dann da wart, du und deine Schwester, dann war alles schön. Und wie lange? Fragte sie abschätzig und setzte wieder das gleiche grimmige Gesicht auf, wie auch schon die letzte Woche. Eileen. Und komm mir jetzt nicht wieder mit diesem, manche Menschen passen nicht zusammen, äffte sie nach. Das habt ihr bei eurer Trennung schon erzählt. Adam suchte nach den richtigen Worten. Eileen, du weißt, wie sehr mir das alles leid tut, oder? Eileen riss ihre Augen schockiert auf, als hätte sie mit allem gerechnet, nur nicht mit einer Entschuldigung. Also, nicht unbedingt, dass es mit mir und Mama nicht geklappt hat, das kann niemand ändern, erzählte Adam weiter, bevor ihm der Mut ausging. Aber mir tut es schrecklich leid, dass ihr das so abbekommen habt. Das war halt nicht mal schlimm, tat Eileen trotzig ab. Also, euer Streiten oder so. Adam hob eine Augenbraue. Ehrlich? Was fandest du denn dann schlimm? Eileen schaute ihn lange grimmig an. Adam konnte auf ihrer Stirn quasi mitlesen, was sie dachte. Sie hatte irgendwas Fieses über ihn zu sagen, traute sich aber nicht. Sag schon, seufzte Adam. Du bist so selten da, presste sie schließlich leise hervor. Mehr musste sie nicht sagen. Adam nickte betrübt. Es war ja absolut nichts Neues. Verdammt, er hat ja schon mit Vincent über genau das geredet. Aber es jetzt nochmal klipp und klar als Vorwurf aus Aliens Mund zu hören, tat weh. Das musste er gar nicht herunterspielen. Da hast du recht, räumte er stattdessen ein. Und ich schäme mich dafür, echt. Warum machst du's dann? Ach, Spatz. Du weißt, dass ich dich ganz doll lieb hab, ja? Dich und Charlie? Eileen nickte zögernd. Und ich will euch nichts Böses. Im Gegenteil, ich will alles Böse der Welt von euch fernhalten. Hat man bei David gemerkt, scherzte sie. Adam lachte leicht, auch wenn es nicht lange anhielt. Weißt du, ich hab so viele Probleme und mach so viel Zeug, was nicht gut ist. Für irgendwen, aber besonders nicht für euch. Und dann denke ich mir eben, wenn ich nicht da bin, dann kann ich euch nicht schaden, weißt du? Aber das ist doch Quatsch! Eileen, ist doch viel wegen deinem Job, oder? Und so, das check ich ja, dass du da halt ständig hin musst und lange arbeiten musst und so. Das ist ja auch okay. Ja, aber es ist eben nicht nur der Job, erwiderte Adam vage und knetete seine Hände. Was denn noch? Adam hielt den Atem an und betrachtete seine älteste Tochter. Er konnte es ihr nicht erzählen. Die finsteren Gedanken, die ihn bis spät in die Nacht wach und von seinen Kindern fernhielten und ihn dazu zwangen, eine Pille nach der nächsten einzuwerfen. Wie oft er sich schon auf Arbeit daneben benommen hatte, die Ermittlungen gefährdet hatte, weil seine Zündschnur so kurz war. Viel Scheiße halt. Wo Adam Eileen so gut lesen konnte, konnte sie es scheinbar bei ihm auch. Okay, dann mach was dagegen. Hä? Such dir ein Hobby. Oder geh halt zur Therapie, das macht man heutzutage, sagte sie lapidar. Adam lachte auf. Ja, muss ich vielleicht mal. Und tatsächlich war das gar nicht mal nur so dahingesagt. Es aus Eileens Mund zu hören, eine Aufforderung, um ihr aller Leben wieder angenehmer zu machen, war irgendwie anders als blöde Floskel von jemandem, der Adam sowieso nicht kannte. Aber bis dahin, kannst du mir verzeihen? Fragte Adam ernst. Vielleicht, nuschelte Eileen, auch wenn ein Lächeln um ihre Mundwinkel zuckte. Es war ein Anfang, fand Adam. Natürlich würde er sich nicht einbilden, dass mit einem Gespräch alles wieder im Lot war, so wie Lydia und Vincent ihm das hatten weismachen wollen. Es war aber wesentlich besser als noch vor über einer Woche, als sie auf den Ferienlagerparkplatz gerollt waren und Eileen quasi kein Wort mit ihm wechseln wollte. »Unter einer Bedingung«, fügte sie schließlich hinzu. »Hm«, machte Adam. »Du musst heute Abend für uns alle Gitarre spielen.« »Boah, nee, ganz sicher nicht.« »Doch!« »Eileen, ich hab nicht mal eine Gitarre mit.« »Alex hat eine im Vereinshaus, hab ich gesehen«, wusste sie und grinste süffisant. »Nee, das kann ich.« »Okay, wenn du meine Vergebung nicht willst«, flötete Eileen mit gehobenen Händen. Adam schüttelte seinen hochroten Kopf. »Tja, dann musste er wohl.« »Was man nicht alles macht«, brummte er missmutig und stapfte Richtung Vereinshaus, eine über beide Ohren grinsende Eileen in seinem Rücken. Er versuchte gerade, das Büro aufzusperren, als er Vinzenz helle Stimme hinter sich vernahm. »Ich habe gehört, wir dürfen gleich auf musikalische Untermalung hoffen.« »Das habe ich jetzt davon, dass ich mit meiner Tochter geredet habe«, motzte Adam und zog wütend an dem Türschloss, was einfach nicht aufspringen wollte. »Hier, lass mich«, warf Vincent amüsiert ein und legte auch schon eine Hand um Adams. Sanft strich er sie beiseite und dann wesentlich gefühlvoller und nur mit einem sanften Ruck die Tür aufzusperren. Wie schon in all den Tagen zuvor fiel Adam auch jetzt wieder auf, wie einfach es Vincent scheinbar fiel, ihn zu berühren. Adam hingegen wollte bei jedem Körperkontakt in Flammen aufgehen. »Das heißt, dass ihr alles klären konntet?«, fragte Vincent, als hätte er Adam nicht gerade volle Kanone aus der Bahn geworfen. »Ja, also, was heißt alles? Ich habe ihr gesagt, was ich sagen wollte und, ja, ich glaube und hoffe, dass es jetzt besser wird«, erwiderte Adam verlegen, konnte ein Lächeln dann aber doch nicht komplett unterdrücken. »Adam, das freut mich für dich«, meinte Vincent herzlich und drückte liebevoll seine Schulter. Er würde sehr bald mit den Berührungen aufhören müssen, dachte Adam, sonst könnte er für nichts garantieren. »Ja, und ihre einzige Bedingung für ihre Vergebung ist, dass ich für alle Gitarre spiele.« »Kannst du denn so gut spielen?« »Nee«, tat Adam ab. »Ich klimpere immer mal, ja. Ob ich gut bin, keine Ahnung, aber die Mädchen mögen das irgendwie.« »Na, da bin ich mal gespannt«, grinste Vincent. Er öffnete einen verstaubten Schrank in der Ecke des winzigen Büros und fischte eine große Tasche heraus. »Hier, vielleicht minimal verstimmt, aber sonst ganz gut.« Adam brummte nur irgendwas, sein Bauch ganz kribbelig. »Ist alles okay?«, wollte Vincent jetzt besorgt wissen. »Ja, ich mag das bloß nicht, vor so vielen Leuten zu spielen, weißt du«, gab er zu. »Soll ich dich unterstützen?« »Haben wir denn noch eine zweite Gitarre?« »Nö, aber wenn du ein Lied spielst, was ich kenne, kann ich dazu singen.« Adam strahlte regelrecht auf. So schön, wie Vincents Stimme schon klang, wenn er nur sprach, konnte er sich gut vorstellen, dass er bestimmt auch toll singen konnte. Zwar waren Adams Beine arg wackelig, als sie zum Lagerfeuer zurückstolperten, und seine Finger wurden leicht zittrig, als Vincent in der Runde verkündete, dass jetzt Liederzeit war. Aber als Adam Charlies und Eileens zufriedene Gesichter im Publikum sah und dann das vertraute Gefühl von Gitarrensaiten unter seinen Fingern spürte, wurde es schon leichter. Und als Vincent dann noch mit einstimmte, war sowieso alles gut. Adam hatte recht behalten. Vincent hatte diese ganz sanfte, tiefe, klare Stimme, die sich um die Melodie, jedes Wort und jede Note legte wie eine Umarmung. Schon bald betrachtete Adam nicht mehr die Saiten und konzentrierte sich nicht mehr auf die Akkorde, sondern sah einfach nur Vincent von der Seite an. Wie er lächelte, das Bein und den Oberkörper leicht mitwippte, sein markantes Gesicht durch den Feuerschein so engelsgleich in Szene gesetzt. Adam seufzte. Die Erkenntnis, die sich über die letzten Tage immer mehr bei ihm eingeschlichen hatte, war ihm jetzt klarer als je zuvor. Er war verknallt. In Vincent. Und zwar so richtig. Es war keine große Überraschung für ihn, mehr eine Erleichterung, endlich dem Gefühl einen Namen geben zu können. Es hatte sich langsam angepirscht und pflegte sich jetzt ganz leicht in Adams Kopf ein, dass es ihm nicht mal mehr scherte, dass er sich in einen Mann verguckt hatte. Auf diesem Gefühl schwebte Adam dann weiter durch den Abend. Ein paar mehr Lieder wurden gesungen, Stockbrot gemacht und schließlich auch Glühwürmchen gefangen und Gruselgeschichten erzählt. Es war schon weit nach der eigentlichen Schlafenszeit der Kinder, als Alex dann endlich alle in ihre Hütten scheuchte. Adam und Vincent saßen noch als Letzte gemeinsam auf einer Bank und hatten sich zum Abschluss des Abends eine Zigarette genehmigt. War ja auch beschissen, dass sie im Beisein der Kinder nicht rauchen durften. »Räumt ihr denn hier zusammen?«, fragte Alex in ihre Richtung, als sie die letzte Camprunde gedreht hatte. »Klar«, erwiderte Vincent fröhlich. »Gute Nacht.« »Macht nicht mehr so lange«, flötete Alex in einem neckenden Ton, den Adam nicht so ganz einordnen konnte. Vincent warf ihr einen warnenden Blick zu. Was das nun wieder hieß?